5. Betonung üben. Sprechen Sie nach, bitte. A. Bier. Bosch. Braun. Kino. Oper. Video. Suppe. Gruppe. Karte. B. Hotel. Musik. Konzert. Dokument. Mathematik. Pilot. Telefon. Diplom. Information. C. Kino. Musik. Oper. Konzert. Technik. Mathematik. Video. Pilot. Dialog. Frankfurt. Berlin.